Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und sehr, sehr kurzen Ausgabe wegen der englischen Woche in der Bundesliga des Wölferadios. Ja, hast du Scham am Fuß? Ja, die Verletzten-Misere geht weiter, gegen Bayern nicht gepunktet und dann auch noch Naldo verloren mit einer schweren Verletzung, Saison aus. Wie bitter ist das? Darüber werden wir natürlich sprechen. Da werden wir uns auch dann mit der Verletzung mal beschäftigen und wie es denn jetzt weitergehen soll. Und natürlich wird Thema sein Hannover 96, der kommende Gegner des VfL am Dienstag. Ja, da könnte es sein, dass da eine schwere Aufgabe kommt. Die Hannoveraner haben gepunktet in Stuttgart. Und da müssen wir mal schauen. Und darüber spreche ich mit Heiko Rehberg, dem Sportchef der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Ausgerechnet. Ja, er war so in dieser durchwachsenen Saison mit die einzige Konstante. Naldo hat fast alle Pflichtspiele ja gemacht für den VfL und fällt jetzt aus bis zum Saisonende. Da fällt mir leider auch nur ein Geräusch zu ein. Ja, zum Kotzen nämlich. Und da fragt man sich schon, ist denn so eine Seuche noch normal? Wie kann das denn sein, dass wir da schon wieder Pech haben? Ja, was willst du machen? Bitter, bitter, bitter. Gute Besserung an dieser Stelle. Er hat sich im Spiel gegen die Bayern ja eine Schulter-Eckgelenkssprengung zugezogen. Ihr habt das Spiel im Stadion gesehen, das passiert doch genau auch bei mir quasi auf der Seite und das sah gar nicht so spektakulär aus in dem Moment. Dann fragt man sich natürlich, Schulter-Eckgelenkssprengung, wie kann das sein? Ist das denn wirklich so bitter, dass man da tatsächlich dann so lange ausfällt? Was ist das denn genau? Wenn man böse ist, könnte man ja sagen, ja, Schulter braucht er ja nicht zum Fußballspielen, da reichen ja die Füße. Aber das ist eine ganz, ganz fiese Verletzung. Ich kann mich da an Jens Jeremies vor Jahren erinnern, dass den das ziemlich lange außer Gefecht gesetzt hat. Das ist übrigens kein Bruch, wie man vielleicht meinen könnte. Schulter-Eckgelenkssprengung, das ist ja sozusagen eher eine Bänderverletzung. Nämlich dabei werden die Bänder, die sozusagen das Schulterblatt mit dem Schlüsselbein verbinden, die werden dort gedehnt, eingerissen oder zerrissen. Sprich, das Schultereckgelenk ist nicht stabilisiert und dann, ja, muss man sich das so vorstellen, schlackert so ein bisschen rum und ja, klassisch passiert sowas bei einem Sturz oder bei einem Zusammenstoß. Und ganz bitter ist, dass das sowohl in der Ruhestellung als auch in Bewegung zu Schmerzen führt. Das heißt, da kann man gar nicht so viel machen. Und manchmal, wenn man richtig Pech hat, das habe ich aber nicht gesehen, beziehungsweise hat sich das nicht so dargestellt, dann schiebt sich sogar auch das Schlüsselbein noch da oben. Und ja, das kann man sich vorstellen, dass das richtig wehtut, ja. Und die Therapie, ja, kann sogar bis zu einer Operation gehen. Und jetzt kann man sich dann vorstellen, warum so eine tolle Schulter-Eckgelenkssprengung für Naldo, ja, einen unserer wichtigsten Spieler, bis zum Saisonende ausfallen lässt. Ja, doof, doof, doof. Jetzt wollen wir hoffen, dass die anderen in die Bresche springen können. Ne, wir haben ja dann mit Dante und mit Knoche, der ja auch mehr oder weniger noch ja, auf der Rückkehr ist zu alter Form, jetzt mehr oder weniger nur zwei Innenverteidiger. Guilavogui kann das auch spielen. Und da muss man halt jetzt mal abwarten, auch ob Philippe dann irgendwann nochmal eine Alternative sein kann, weil es sind ja immer noch einige Spiele zu machen, unter anderem auch in der Champions League, ob wir dann mit zwei fitten Innenverteidigern mehr oder weniger hinkommen. Und ja, da wird man leider abwarten müssen. Bis dahin erstmal Naldo, ne? Ich sag mal, alles Gute. Tiki-Taka-Tuckerland. Kommen wir nochmal zu der Partie gegen Bayern. Ich habe da eigentlich eine gute Partie vom VfL gesehen, über sehr, sehr weite Strecken. Man hat den Bayern zugesetzt, man hat ja gar nicht so viele klare Sachen zugelassen, wie man vielleicht meinen könnte. Und was die Bayern eigentlich immer so gewohnt sind, wenn sie irgendwo auftreten. Ich fand sogar, dass wir durchaus die Chance hatten, da einen Punkt mitzunehmen und dass Bayern sehr davon profitiert hat, dass dann natürlich ja der weltbeste Torhüter drin steht. Nicht umsonst haben sie auch die meisten Torchancen zugelassen einer Mannschaft in der Bundesliga diese Saison. Und das spricht eigentlich für Wolfsburg. Ja, kannst du dir unterm Strich nichts für kaufen. Und ja, momentan sieht es so aus, wenn wir Pech haben, spielst du nächstes Jahr in der Champions League mit Mainz und mit Hertha. Aber so ist es nun mal. Da können wir uns nichts für kaufen, dass wir gegen die Bayern einigermaßen gut ausgesehen haben. Ein paar Zahlen dazu. Wolfsburg hat eine deutliche Zahl an Zweikämpfen gewonnen. Die Zweikampfquote war 54% zu 45%. Also man hat die Bayern da eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Ja, Ballbesitz überrascht jetzt nicht, dass da fast 67% auf das Konto der Bayern gingen. Aber das ist ja auch letztendlich normal, zumindest in der Bundesliga für die Bayern. Was sehr auffällig ist, und da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Normalerweise ist Wolfsburg eine ganz gute passspielende Mannschaft. Die haben eigentlich eine durchschnittliche Passquote von 84%, was sehr, sehr gut ist und was der zweitbeste Wert in der Liga ist, nach den Bayern. In dem Spiel gegen Bayern hat man aber nur 77% an den Mann gebracht sozusagen, und die Bayern hatten eine fast 90%ige Passquote, was aus meiner Sicht so, ja, durchaus auch ein Schlüssel dafür war, dass sie hinterher als Sieger vom Platz gegangen sind. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, da kommt von der Bank dann halt mal ein Ribéry, da kommt ein Thiago. Ja, und das macht es dann letztendlich auch aus. Und dann machen die halt aus zwei halben Chancen, machen die halt zwei Tore. Während unsere Großchancen, die wir hatten von Vierinha, von Schäfi, von Julian Draxler vor allen Dingen, würde ich sagen, also einer von den Dingern, ja, musst du halt gegen Bayern mal machen, wenn du so viel angeboten kriegst. Machst du sie nicht, ja, dann wird Bayern das Spiel meistens gewinnen. Und so ist es dann ja leider auch gekommen. Und trotzdem war das Spiel gegen die Bayern ja so ein bisschen auch spiegelbildlich für die gesamte Saison. Stichwort, das ist mein Lieblingsthema in diesem Zusammenhang, Chancenverwertung. Wolfsburg gibt in der Liga die viertmeisten Torschüsse ab. 310 Stück waren das in der laufenden Saison. Nur Bayern, Schalke und Stuttgart schießen noch häufiger aufs Tor als der VfL. Aber das Stichwort ist die Chancenverwertung. Da habe ich ja schon kurz nach der Winterpause mal drauf hingewiesen. Da waren wir damals noch Achter, was die Chancenverwertung angeht. Mittlerweile sind wir nur noch Zehnter. Ne? Nur 9,4% der Chancen wird verwertet. Deutlich schlechter, als es Mannschaften wie Hannover gelingt, wie Darmstadt, Mainz, Hertha sowieso, Leverkusen, Gladbach. Das sind halt auch tatsächlich dann die Truppen, die vor uns stehen. Und das gibt dann zu denken. Insgesamt sind wir ja, was die erzielten Tore angeht, auf Platz 4. 29 ist insgesamt nicht prall. Das spricht eher so ein bisschen gegen die Liga als für uns. Aber immerhin bist du damit noch Vierter. Nichtsdestotrotz hast du eine bescheidene, sehr, sehr bescheidene Chancenverwertung. Um nochmal positiv zu sein, gibt nämlich auch schöne Zahlen dazu. Zweikampfstärke. VfL ist die drittstärkste Mannschaft in Sachen Zweikämpfen in der Liga und haben auch das zweitbeste Passspiel. Also eigentlich, ja, und da sagen wir wieder, können wir uns auch nichts für kaufen. Eigentlich müssten wir viel besser dastehen, als es ist, vom Spielerischen her. Das wissen wir auch. Die Zahlen unterstreichen das. Der Knackpunkt ist, wie gesagt, für mich die Chancenverwertung. Aber wenn man sich auch die Zahl der Gegentore anschaut, VfL hat 31 Gegentore bekommen in dieser Saison, da hat der HSV genauso viele Gegentore kassiert wie wir. Mannschaften, die vor uns stehen, bekommen deutlich weniger. Ne, Mainz, Leverkusen oder auch die Hertha in Berlin sowieso. Da liegt so ein bisschen für mich auch der Knackpunkt, warum und weshalb wir nicht so, ja, aus dem Quark kommen sozusagen. Chancenverwertung auf der einen Seite und die Anzahl der Gegentore auf der anderen. Ja, trotzdem können wir natürlich noch durchaus zufrieden sein mit dem Gezeigten gegen die Bayern, auch wenn wir dafür keine Punkte gekriegt haben. Ich habe eine kämpferische Leistung gesehen, die war okay. Man hat alles reingeworfen, was momentan drin ist auch. Und da kann man grundsätzlich drauf aufbauen. Ich fand auch gut, dass man sich hinten raus dann nicht hat abschlachten lassen. Theoretisch hätte man ja nochmal nach vorne spielen können. Ich fand es ein bisschen schade von der Körpersprache her, so nach 0-1, da gingen dann schon so die Köpfe nach unten und so. Da hätte ich mir so ein mehr stärkeres Aufbäumen gewünscht. Letztendlich sagst du dir, ja, muss das jetzt sein, dass du dann vielleicht noch 3-4 kriegst, wenn du Pech hast, wenn Bayern dann nochmal die Räume bekommt, die sie dann trotz des 0-2 nicht bekommen haben, weil Wolfsburg auch nicht aufgemacht hat. Das sind so Fragen, die man sich stellen kann, aber auch nicht muss, finde ich. Ich glaube, unterm Strich kann man ganz zufrieden sein, wenn man sagen kann, ja, so mit einer Niederlage sind wir zufrieden. Ja, sind wir natürlich nicht, aber grundsätzlich, ja, hätte schlimmer kommen können. Ich glaube, man hat das auch so ein bisschen gemerkt im Stadion. Das war alles so das Gefühl, richtig dran geglaubt, dass man da gegen Bayern was mitnimmt, hat irgendwie keiner. Auch wenn die Mannschaft, ja, sich alle Mühe gegeben hat, aber sie waren stets bemüht. Wissen wir ja, was das heißt, wenn es im Zeugnis steht. So schlecht will ich das auch gar nicht reden, was da abgelaufen ist. Die Punkte müssen wir woanders holen und das tun wir hoffentlich auch jetzt dann gegen Hannover. Und zu diesem Spiel habe ich natürlich auch einen Gesprächsgast. Kombinationsspiel. Und das ist Heiko Rehberg, Sportchef der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und natürlich dadurch prädestiniert als Gesprächspartner über den kommenden Gegner Hannover 96. Hallo Herr Rehberg. Ja, hallo. Können Sie mir denn drei Gründe nennen, warum Hannover nicht absteigt? Man muss schon lange überlegen, um überhaupt einen Grund zusammenzukriegen, zumindest in der derzeitigen Situation. Ich könnte mal etwas provozierend sagen, weil am Dienstag der VfL Wolfsburg kommt und der mit Dieter Hecking immer artig Punkte abliefert in Hannover. Das wäre ja schon mal einer. Ich wollte aber drei. Ja, aber wie Sie merken, ich muss wirklich lange überlegen. Wenn man es realistisch sieht, dann findet man keine zwei weiteren Gründe. Aber man kennt den Fußball, Thomas Schaaf hat das ja auch immer wieder gesagt, man kann da ganz viel Euro ins Phrasenschwein werfen, aber wenn 96 irgendwann mal anfängt zu gewinnen und das möglichst bleibt, bitte, dann halte ich da durchaus noch was für möglich. Und ich glaube aber nur noch höchstens der Relegationsplatz. Der ist 6 Punkte entfernt, das müsste eigentlich irgendwie noch gehen. Was ist denn für die Talfahrt verantwortlich aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube, da könnten wir jetzt ein längeres Telefongespräch führen und würden wahrscheinlich bis am Ende des Abends immer noch nicht fertig sein. Ich glaube, man kann es relativ einfach machen. 96 hat die Fehler im Sommer gemacht bei der Kaderplanung, hat eine Mannschaft zusammengestellt, die so in der ersten Liga schwer bestehen kann mit einem Manager, der eigentlich schon weg war, mit dem eigentlich auch keiner mehr arbeiten wollte. Trotzdem hat 96 gesagt, stell mal eine Mannschaft zusammen mit einem Trainer, der umstritten war. Dass das nicht wirklich gut gehen kann, hätte man eigentlich ahnen können. Welche Rolle hat dabei denn dann Martin Kind gespielt? Ja, er sagt, er hat den Kader nicht zusammengestellt, aber er ist dafür verantwortlich. Ich glaube, so kann man es sehen. Er hat das alles unterschrieben und er war da wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen zu blauäugig. Denn mit Dirk Duffner, das hat er ja eigentlich auch selbst gesehen, geht es nicht mehr. Da fehlt irgendwie auch die Leidenschaft für die Stadt, für den Verein, für Hannover. Dass er ihn trotzdem hat machen lassen, ja, war zumindest mutig und ist auch wirklich komplett daneben gegangen. Ja, dann hat man auch den Trainer gewechselt. Es kam Thomas Schaaf, so mit mäßigem Erfolg bislang. Ist er denn insgesamt schon gescheitert? Ja, wenn man 5 Spiele nicht gewinnt, könnte man das glauben, aber das würde ich nicht sagen. Aber ich muss mal dazu sagen, als alter Werder Bremen-Fan begrüße ich natürlich sehr, dass Thomas Schaaf jetzt hier in Hannover ist. Ich halte ihn weiterhin für einen ausgezeichneten Trainer. Er muss halt auch mit dem klarkommen, was er so an Material hat. Und bisher hat er irgendwie den Umschub nicht hingekriegt. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn es jemand schaffen kann, dann er mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung. Wenn Sie Klaus Allofs, der ja bei Ihnen da gleich in der Ecke ist, mal fragen, wird er Ihnen das wahrscheinlich genauso sagen. Woran hapert es denn konkret auf dem Platz? Spielerisch, taktisch, von der Einstellung her? Ja, wenn man das letzte Spiel gegen Augsburg sieht, dann hat es an allen gehapert. Da fehlte es leider auch an der Einstellung. Das ist etwas, was mir zu denken gibt und ganz vielen Fans in Hannover auch, weil so kann man ein Spiel eigentlich auch wirklich nicht angehen. Da war von der ersten Minute an nicht zu erkennen, dass 96 ein Heimspiel hat, dass 96 dieses Spiel unbedingt gewinnen will. Schlichen sich von vornherein unglaublich viele Fehlpässe ein. Es gab keine Kombination, wo der Ball länger als über 5 Stationen lief. Es wurde mit jeder Minute schlimmer. Also da war wirklich nichts zu erkennen. Nach einem sehr ordentlichen Spiel in Dortmund, wo 96 zwar sehr destruktiv gespielt hat, aber zumindest auch als Mannschaft ordentlich aufgetreten ist. Gegen Augsburg war das wieder keine Mannschaft wie schon so oft in der Saison. Jetzt gibt es ja einen kleinen Hoffnungsschimmer, weil man in Stuttgart ja punkten konnte. Ist das denn jetzt die große Trendwende? Das wird man Dienstag sehen, ob das die große Trendwende ist. Wenn Lieblingsgegner Wolfsburg kommt, wird man auch gegen Wolfsburg möglichst einen Dreier holen. Und dann in Bremen gewinnen, dann glaube ich, ist es die Trendwende, weil der VfL Stuttgart hat bewiesen, was so 2, 3 Erfolge hintereinander bewirken können. Auf einmal ist der Kopf wieder frei, auf einmal glaubt man wieder dran, was momentan nicht der Fall ist. Und schon kann es vielleicht doch nochmal klappen. Wie wird 96 denn gegen Wolfsburg spielen? Also wie wird Thomas Schaaf antreten lassen? Ja, ich vermute, wie immer in der berühmten Werder-Schaaf-Raute mit 2 Stürmern und hoffentlich zielstrebiger und engagierter als zuletzt gegen Augsburg. Es wird also keine größeren Umstellungen geben? Ja, das hängt ein bisschen davon ab. Milosevic ist ja in Stuttgart ausgefallen. Wenn der wieder fit ist, wird er auf den mit Sicherheit setzen, weil es der einzige von den 6 Neuzugängen, der wirklich eingeschlagen ist. Und alles andere muss man mal sehen. Almeida fällt noch aus. Insofern glaube ich, so eine ähnliche Mannschaft wie gegen Stuttgart mit einer anderen Einstellung als gegen Augsburg. Wie wird der VfL Wolfsburg denn in Hannover so allgemein wahrgenommen von der Entwicklung her die letzten 2, 3 Jahre? Na, müsste ich unterscheiden vielleicht zwischen meiner persönlichen Wahrnehmung und der vielen Fans. Wenn ich die Fans hier in Hannover sehe, aber die 96-Fans, glaube ich, fällt Wolfsburg so ein bisschen hinten weg. Man schaut auf Braunschweig, aber eben nicht aus Wolfsburg. Ich persönlich finde, dass der VfL seit Jahren wirklich da eine gute Arbeit macht, Hacking einen guten Job macht und Champions League der verdiente Lohn ist. Dass sie jetzt auf einmal natürlich auch oben im Erfolg wieder ein bisschen Probleme bekommen, weil man das bestätigen muss. Nach dem Weggang von De Bruyne, da auch ein Loch hat, das ist auch klar. Aber ich habe Respekt vor dem, was sie dort leisten. Würde denn der VfL profitieren, wenn Hannover 96 absteigt? Wenn sie Richtung Fans gehen, würde ich sagen, spielt das keine Rolle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mehr als 196 Fans zu Spielen des VfL Wolfsburg fahren würden. Und strukturell, man wäre ja dann von der Wahrnehmung her ja auch der einzige Bundesligist in Niedersachsen. Ja, definitiv. Das würde schon was bringen. Man kann es auch festmachen, glaube ich, an den Talenten. Wolfsburg 96, Braunschweig, die suchen ja im Grunde alle oder fischen alle im selben Teich. Als Erstligist, der in der Champions League spielt oder international spielt, hat man natürlich da viel bessere Karten als Zweitligist 96, das ist klar. Das ist aber ja auch jetzt schon so, wenn man halt auch dort ein richtig gutes Nachwuchsleistungszentrum hat und auch schon den ein oder anderen Spieler aus Hannover abgegrast hat. Ja, dann bräuchte ich noch einen Tipp für Dienstag. 2-1 für 96. Ich tippe grauenhaft schlecht. Also im Grunde ist das eine gute Nachricht für Hacking. Dann wollen wir hoffen, dass das genauso eintritt. Also jetzt nicht vom Ergebnis her, sondern dass sie weiter schlecht tippen. Ja, wo landet denn Hannover 96 am Ende? Wo landet der VfL Wolfsburg? Ja, also ich glaube 96, da muss ich mir jetzt ja auch treu bleiben und sagen, wird den Relegationsplatz schaffen und schafft es dann gegen den Dritten der zweiten Liga in der ersten Liga zu bleiben. Und der VfL Wolfsburg wird dieses Jahr die Europa League verpassen. Ja, das wäre sehr schade, werden wir ja noch sehen. Das war Heiko Rehberg von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Danke und Grüße in die Landeshauptstadt. Vielen Dank für das nette Gespräch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Passend zur Sendung machen wir heute mal einen kurzen. Ein Serienmörder und ein Eintracht Braunschweig-Fan gehen zusammen durch einen dunklen Wald. Total finster, man sieht die Hand kaum vor Augen und irgendwann sagt der Eintracht Braunschweig-Fan, boah, das ist aber schon ganz schön gruselig hier, ne? Sagt der Serienmörder, ja, was soll ich denn sagen? Ich muss nachher noch allein zurück. Ja, und das war's auch schon aufgrund der englischen Woche mit einer verkürzten Ausgabe des Wölferadios. Ja, Papa hat leider auch nicht immer so viel Zeit, dass er alles immer so schön ausufern machen kann, wie er es sonst so gerne tut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, und wenn ihr mir was zu sagen habt, positiv wie negativ, nehme ich gerne alles mit. Entweder bei wolfsblog.de oder auf der Facebook-Seite vom Wölferadio. Schreibt mir. Finde ich gut, freue ich mich drauf. Und als kleinen Cliffhanger, so zum Ende hin, es gibt Neuigkeiten von Tobias Holtkamp, das ist ja der Journalist, der vor kurzem bei Welt.de einen Kommentar verfasst hat, ja, der bei mir nicht so auf große Gegenliebe ja, gestoßen ist und wir versuchen ja, den Kollegen ein bisschen ins Wölferadio zu locken und da gibt es Neuigkeiten. Ich hoffe, ich kann dann beim nächsten Mal schon ein bisschen mehr sagen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal.